Teufel hergerast. Seine Frau ist vor Angst beinahe gestorben. Sie müssen wohl zurückgeritten sein. Der sucht das Unglück. Er hat kein gutes Blut. Was für Blut soll er haben? Das seiner ganzen Familie. Er stammt von seinem Urgroßvater, der mit Morden begann und in diesem elenden Gezücht sich verewigt. Messerstecher, Leute mit tückischem Lächeln. Lass ihn. Es schmerzt mich bis ins Mark. An ihrer Stirne seh ich nur die Hand, mit der sie mordeten, was mein war. Was ist mir zu haben? Glaubst du, ich sei wahnsinnig? Lieblingswunsch, die Enkel. Ich wünsche ihnen viele. Die Äcker brauchen ungedungene Arme. Mein Sohn wird sie stark umarmen. Mein Sohn ist aus gutem Samen. Sein Vater hätte mit mir viele Kinder haben können. Ich wünschte, das wäre Angelegenheit eines Tages. Und sie hätten sofort zwei oder drei Männer. Aber es ist nicht so. Es dauert lange, darum ist es so grauenvoll, das Blut eines Sohnes über den Boden vergossen zu sehen. Eine Quelle, die eine Minute fließt und uns Jahre gekostet hat. Als ich meinen Sohn fand, lag er mitten auf der Straße, ich nützte meine Sohn ist stark. Ich werde warten. Stell die Tabletts mit Korn zurecht. Ich habe sie bereits aufgestellt. Möge alles zum Guten ausschlagen. Danke. Gibt es ein großes Fest? Kein großes. Die Leute können sich nicht lang aufhalten. Das sind sie. Noch nie habe ich so viele Gäste auf einer Hochzeit gesehen. Nein, noch nie. Es war prächtig. Ganze Familien sind gekommen. Leute, die sonst nicht vor die Tür gehen. Dein Vater säte viel und du erntest jetzt. Es waren Verwandte da, die ich nicht kannte. Die von der Küste. Sie erschlagen vor dem Pferd. Mann, was denkst du? ihr diesen Tanz an. Das sind Tänze aus der Küstengegend. Die Vettern meines Mannes, wie wenn Steine tanzen. Es freut mich, sie zu sehen. Welche Wandlung für dieses Haus. Haben dir die Orangenblüten gefallen? Ja. Sie sind ganz aus Wachs und halten ewig. Es wäre schön gewesen, wenn du sie am ganzen Kleid getragen hättest. Das ist nicht möglich. Wir wollen dir die Nadel aufnehmen. Ich komme sogleich zurück. Werde glücklich mit meiner Cousine. Dessen bin ich sicher. Kaum schlafen werdet, habe ich euch für Mitternacht Schinken und ein paar Becher alten Weines bereitgestellt. Unten im Wandschrank, falls ihr es braucht. Mitternachts esse ich nicht. Wenn nicht du, dann die Braut. Oder ich? Das ist wahr. Aber dein Vater hätte dich sanfter umarmt. Allerdings. Weil er alt ist. Lass los. Warum? Wegen der Leute. Sie können uns sehen. Was tut das? Es ist doch schon geheiligt. Gewiss, aber lass mich. Nachher. Was fehlt dir? Du bist ja ganz verstört. Mir fehlt nichts. Bleib hier. Ich möchte nicht unterbrechen. Na bitte, sprich nur. Ist mein Mann hier gewesen? Nein. Ich finde ihn nicht und das Pferd ist auch nicht im Stall. Er wird das wohl ein wenig galoppieren lassen. Seid ihr nicht auf die vielen Ehrungen stolz? Ich wünschte, es wäre alles zu Ende. Die Braut fühlt sich angegriffen. Was ist dir, Kindchen? Mir ist, wie wenn ich einen Schlag in die Schläfe erhalten hätte. Eine Braut hier vom Bergland muss stark sein. Du bist der Einzige, der sie heilen kann, denn sie ist dein. Wir wollen ein wenig tanzen. Nein, ich möchte mich einen Augenblick hinlegen. Ich werde dir Gesellschaft leisten. Niemals! Während all diese Leute da sind, was würden sie dazu sagen? Lass mich Atem schöpfen. Wie du willst. Aber sei diese Nacht nicht so. In der Nacht wird mir wohler sein. Das hoffe ich sehr. Mein Sohn!

sich noch hüten und die Bünsen, die an den breiten Fuß des Windes sich schmiegen. Kein Schatten soll sein, keine Zuflucht, entkommen sollen sie nicht. In einen Menschenbrust brech ich ein und verhülle mich tief in der Wärme. Ich öffne ein glühendes Herz, das durch die Berge meines Leids sich erfließt. Lass mich hinein, ach, lass mich! Ich will keine schützenden Schatten. Überall leuchte mein Strahl und über die dunklen Stämme krieche mein heller Schall, damit meine Wangen mit Blut in dieser Nacht sich noch hüten und die Binsen, die an den breiten Fuß des Windes sich schmiegen, werde sich verbergen. Heraus, nein, sie kommen mir nicht mit Diamantenen wieder brennen, will ich das Pferd überschütten. Hinauf. Du wirst sie nicht finden. Ich werde sie finden. Ich glaube, sie haben eine andere Schneise durchritten. Nein. Eben habe ich noch den Galopp gehört. Vielleicht war es ein anderes Pferd. Höre. Es gibt nur ein Pferd auf dieser Welt. Dieses. Verstehst du? Wenn du mir folgst, so folge mir schweigend. Ich möchte... Schweig! Hier finde ich sie. Hier. Siehst du diesen Arm? Das ist nicht mein Arm, das ist der Arm meines Bruders und meines Vaters und aller unserer Toten. Und er hat solche Kraft, dass er diesen Baum mit der Wurzel ausreißen kann, wenn er will. Komm schnell. Hast du gehört? Geh dorthin, schau nach. Das ist eine Jagd. Eine Jagd, die höchste, die man machen kann. Was willst du? Mich friert. Wohin gehst du? Dorthin, weit weg. Woher kommst du? Hast du einen Mann und eine Frau auf einem Pferd vorbeireiten sehen? Warte! Ein stattlicher Bursche, aber viel schöner, wenn er entschlafen wäre. Sprich, antworte. Hast du sie gesehen? Wandernder Tod, Tod der großen Blätter. Das geschlossene Springborn des Bluts. Ach, einsamer Tod, Tod der trockenen Blätter. Bedeck nicht die Hochzeit mit Blüten. Ach, grausamer Tod, trauriger Tod, das grünes Feige der Liebe. Thank you. vergessen und baute eine Steinmauer zwischen die Häuser. So war es, erinnerst du dich? Und wenn ich von weitem dich sah, dann warf ich mir Sand in die Augen. So brachte mein Pferd, wenn ich ausritt, eilig zum Tor deines Hauses. Mit silbernen Nadeln verfüllte mein Blut und es träumte mir blühend von deiner Leib und der Welt. Nicht mein ist die Schuld, sie ist die Schuld an der lustischer Erde, des Geruchs deiner Brüste und Zöpfe. Wohin diese Meute, die uns jetzt jagt, niemals folgt. Sonst hören sie uns. Geh voran. Geh mir. Geh! Vereint. Vereint. Und wenn sie uns trennen, so trennen sie Tod mich von dir. So Ich nicht! Nimm die Hand vom Gesicht. Wir müssen schreckliche Tage überstehen. Ich will niemand sehen. Die Erde und ich, mein Schmerz und ich und diese vier Wände. Mitleid mit dir selbst. Ich muss gefasst sein. Sie sollen mich nicht so armselig sehen. So armselig. Eine Frau, die keinen Sohn hat, nichts, was ihre Lippen berühren könnten. Erkennst du sie nicht? Darum frage ich, wer das ist, denn ich darf sie nicht erkennen, um ihr nicht die Zähne in den Hals zu schlagen. Siehst du sie? Sie ist hier. Sie weint. Und ich reiß ihr nicht die Augen aus. Ich begreif mich nicht. Sollte sie meinen Sohn nicht geliebt haben? Und ihre Ehre? Wo ist ihre Ehre? Um Gottes Willen, lass sie. Ich bin gekommen, dass sie mich umbringe und zu ihnen trage. Nicht mit den Händen, mit einem Schürhaken, mit einer Sichel, mit aller Kraft, bis sie an meinen Knochen zerbricht. Lass sie. Denn sie soll wissen, dass ich rein bin, dass ich unsinnig bin. Aber was will ich verschreien? Ich wollte nicht dein Sohn und mein Wunsch, und ich habe ihn nicht.

Gott.